Erstes Kapitel: Das Problem der Zeit in der Entstehungsgeschichte des Christentums. Dem christlichen Gemüt wird jede Kritisierung des Evangeliums, besonders aber die historische Kritik der neutestamentlichen Urkunden, eine Entweihung bedeuten. Jenen Theologen, die trotzdem das Wagnis einer Kritik auf sich nahmen, muss ihre tapfere Tat als ein Zeugnis der Wahrhaftigkeit hoch angerechnet werden. P. Wernle hielt es für nötig, die beunruhigenden Ergebnisse der kritischen Evangelienforschung gleichsam zu entschuldigen. Unsere Evangelienkritik ist sehr unerbaulich und ärgerniserregend. Das empfinden wir selber, die wir sie betreiben, in schneidender Schärfe. Den meisten von uns ist die Bibel einst das heilige, unantastbare Buch gewesen, bis die Kritik diesen Glauben zerstörte. Wir verstehen darum die Schmerzen, die sie verursacht, und den Zorn, den sie erregt. Aber es gibt für uns gar keinen Ausweg, dieser Pflicht der Kritik zu entrinnen. Und nun trifft Wernle mit folgenden Worten den Nagel auf den Kopf: Das Unerbauliche liegt in der Sache selbst, in der Beschaffenheit des Buches, das uns die Religion vermittelt hat. Wer darüber schelten will, der schelte mit Gott selber, der uns die Bibel gerade so gegeben hat, wie sie ist, als den schwächsten Angriffspunkt des Christentums. Viel Verachtung und ein gerüttelt Maß an Beschimpfung haben liberale theologische Kritiker von ihren orthodoxen Mitchristen zuerteilt bekommen. Ersehen wir aus obiger Entschuldigung, dass die kritische Theologie die Grenzpfähle ihrer Forschung schon recht weit gesteckt hatte, so schraken doch selbst die mutigsten Vertreter dieser Gruppe, von seltenen Ausnahmen abgesehen, vor der letzten Konsequenz ihres Denkens zurück. Die wirklich konsequenten Kritiker des neutestamentlichen Überlieferungsmaterials erlebten noch viel Schlimmeres, als sie um ihrer Wahrhaftigkeit willen gezwungen waren zu verkünden. Das geschichtliche Fundament des Christentums ist nicht nur in einzelnen Partien unzuverlässig, sondern es ist durch und durch morsch, und Jesus von Nazareth ist in Wirklichkeit keine historische Persönlichkeit, sondern eine Gestalt der Dichtung. Nicht nur von den strengen Gläubigen, sondern auch von den liberalen Theologen wurden die Verkünder dieses negativen Generalresultates beschimpft und behandelt, als seien sie zu Verbrechern am Heiligsten geworden. Arthur Drews klagte einst 1928 bitter: Gegenwärtig ist die Lage so, dass, wer den Standpunkt der Theologie vertritt, ohne weiteres ein ausgezeichneter Gelehrter ist und jede Förderung zu erwarten hat, wohingegen die Leugner des geschichtlichen Jesus samt und sonders für nichtswürdige Dilettanten gelten, in wissenschaftlicher Hinsicht vogelfrei sind und froh sein müssen, wenn man ihnen nicht nach Möglichkeit, ihre wissenschaftliche Ehre abzuschneiden und sie als Querköpfe hinzustellen beliebt, deren Auslassungen keiner ernstlichen Beachtung wert sind. Und dann führt Drews noch einige Worte des konsequenten Kritikers van den Berg van Eisinger an. Man kann in der wissenschaftlichen Welt nur ruhig leben, so sagt dieser, wenn man der evangelischen Geschichte wenigstens ein Minimum von Geschichtlichkeit belässt. Das heißt, wenn man wenigstens das nackte Faktum der Geschichtlichkeit Jesu anerkennt. Desto mehr soll anerkannt werden, dass gelegentlich auch in theologischen Kreisen Stimmen zu hören sind, die nicht nur für die Berechtigung, sondern für die Notwendigkeit einer konsequenten Evangelienkritik sprechen. Wir führen H. Windisch an, der sich folgendermaßen hierzu äußerte: Die radikale Christusmythe ist keine Idiosynkrasie. Sie ist ein notwendiges Produkt der Religions- und Mythenforschung wie der immer weiter schreitenden Evangelienkritik der Vorkriegszeit. Sie beruht auf wichtigen und an Wesentliches rührenden Wahrnehmungen. Sie ist eine durchaus legitime Arbeitshypothese und für alle Theologie eine Randmöglichkeit. Dafür, dass Sie, gemeint sind die radikalen Bibelkritiker, uns auf wesenhafte Probleme stellen, soll Ihnen unser Dank nicht vorenthalten werden. Die offiziell erlaubte Evangelienkritik darf Abstriche an der Geschichte des Lebens Jesu machen, so viel sie will, wie sie will, wenn sie nur die Geschichtlichkeit als solche nicht antastet. Auch theologischerseits wird ja unumwunden zugegeben, dass sehr viel Unhistorisches in den Evangelien enthalten ist. Schon bald nach Jesu Tode habe man in der christlichen Urgemeinde die wirkliche Geschichte ihres Stifters mit allerlei Legenden ausgeschmückt, also verfälscht. Die Legendenmasse lagerte sich immer höher auf die tatsächlichen Ereignisse, sodass schließlich der historische Kern völlig unter dem Schutt verschwand. Aber vorhanden ist der echte Kern noch immer, versichern die Theologen. Und um nun die wahre Geschichte wieder ans Tageslicht zu rücken, brauche man nur die legendären Schuttschichten hinwegzuräumen. Mit dieser so plausibel klingenden Kern- und Schutttheorie werden wir uns später noch gründlich beschäftigen. Denn besonders seit dem Erscheinen der Christusmythe von Arthur Dreves, der die Geschichtlichkeit Jesu leugnet, begaben sich Theologen und Nichttheologen daran, den echten Kern von der sogenannten Gemeindelegende zu säubern. Um es hier schon zu vermerken, alle Versuche, das vermutete reine Urgestein der Jesusgeschichte auszugraben, sind gescheitert. Wir werden den ganzen dritten Teil dieser Forschungsreihe der Untersuchung und Feststellung widmen, dass und warum ein historischer Kern in der Evangelienmasse niemals gefunden werden kann. Wenn ich auch mit Arthur Dreves in dem Generalergebnis seiner Kritik, dass Jesus keine Gestalt der Geschichte ist, übereinstimme, so entbindet mich das nicht von der Pflicht, auch einem konsequenten Denker unvoreingenommen und kritisch gegenüberzutreten. Wo Mängel und Irrtümer in der Beweisführung zu spüren sind, da müssen sie aufgedeckt werden. Auch Arthur Dreves und etwa Bruno Bauer haben nicht mit allen Behauptungen recht. Wichtige Probleme haben diese Kritiker übersehen, in ihrer Bedeutung nicht richtig eingeschätzt und vor allem falsch gelöst. Seien wir jedoch nicht ungerecht, es muss diesen Männern zugute gehalten werden, dass sie mit einem methodischen Werkzeug arbeiteten, dessen Schneide an kritischer Schärfe noch viel zu wünschen übrig ließ. Sie mussten noch die alte, schartige, relative Methode handhaben. Erst als die neue, absolute Methode historischer Kritik erfunden war, konnten endgültige Ergebnisse auch hinsichtlich der christlichen Urgeschichte erzielt werden.